du Stärke sei gesungen, Gott dem Lamm das bezwungen und den Satanas verjagt. Kraft und Stärke, Kraft und Stärke. Gott dem Lamm das bezogen und den Satan das verjagt, der uns Tag und Nacht verklagt, der uns Tag und Nacht verklagt. Ehr und Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Ehr und Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Ehr und Sieg, Ehr und Sieg. Ihr Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Ihr Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen. Durch des Lammes Blut gekommen. Ihr Sieg ist auf die Frommen durch des Lammes Blut gekommen.